gerne mit ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich, ja. Vielen Dank. Zuerst bräuchte ich ein paar persönliche Angaben. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße Martha Baumgart. Martha Baumgart. Martha mit HA oder Mit nur TH, genau, sehr gut. THA? Ja, mit Gut. TH, genau. Baumhart. Könnten Sie bitte Ihre Baumgart, Baumgart? BAUMGART. Ja. T. Okay. Frau Martha, Frau Baumgart, wie alt sind Sie? Ich bin 66 Jahre alt. Und wann sind Sie genau geboren? Am 8.2.56. 18, 56. Wie schwer und wie groß sind Sie? Ja, ich bin 1,56 Meter und ich wiege 84 Kilo. 84 Kilo. Okay, Frau Baumgart, was kann ich heute für Sie tun? Ja, also jetzt geht es mir schon wieder besser, aber heute Morgen hatte ich mit einmal solche starken Schmerzen. Ich hatte irgendwie eine schwere Wasserkiste in der Küche verschoben von einer Stelle zur anderen. Und mit einmal habe ich solche Schmerzen bekommen, so hier oben in der Brust. Und also ganz starker, starker Schmerz. Und das hat bis in den linken Arm und in die Schulter gestrahlt und hier hoch bis zum Unterkiefer. Da habe ich wirklich Angst bekommen. Und als ich dann mich wieder hingesetzt habe und erstmal geschnauft habe in Ruhe, da ist es dann wieder besser geworden. Aber das hat mir schon wirklich große Angst gemacht. Ja, Und ich muss auch verstehe. so komisch husten. Ich habe so einen ganz trockenen Husten. Verstehe, Frau Baumgart. Ich möchte kurz zusammenfassen. Haben Sie Brustschmerzen? Wo genau sind diese Schmerzen? Mitten oder eher linke Seite? Ich würde sagen, in der Mitte, so hinter dem Brustbein, so. Brustbein. Ja, verstehe. Und diese Schmerzen strahlen in den Kiefer und linken Arm auch, oder? Ja, das strahlt alles hier so links, einmal hoch und einmal in den Arm rein, ja. Verstehe. Frau Baumgart, ich möchte kurz unser Gespräch unterbrechen und zuerst Sie stationär aufnehmen und sofort ein EKG durchführen und kurz Blut abnehmen. Nicht immer, aber diese Beschwerden kann Myokardinfarkt sein. Deswegen, ich möchte sicher sein. Ja, dann ist das ja gut, dass ich doch gekommen bin, ne? Ja, natürlich. Dann gebe ich Ihnen natürlich ein paar Schmerzmittel und Oxygen, Sauerstoff auch natürlich. Dann können wir dauern. Dann Ist machen wir jetzt Ihnen weiter, ne? übel oder schwindelig? Ein bisschen übel ist mir schon, aber also nicht wirklich doll, nein. Okay. Haben Sie erbrochen? Nee, musste ich gar nicht, zum Glück. Okay. Wie stark sind Ihre Schmerzen, Frau Baumgart, auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 leichte, 10 starkste Schmerzen sind? Oh, die Schmerzen, die waren schon wirklich heftig. Also jetzt ist es ja alles wieder weg, da denkt man ja, man hat gesponnen. Aber ich würde diese Schmerzen schon so bei 7, wahrscheinlich ja 6, 7 einordnen. Und was eben das Schlimme ist, dass man so Angst bekommt. Ja, verstehe. Und wie würden Sie diese Schmerzen beschreiben? Sind sie eher dumpf wie Messer oder stechend? Nee, also eher ziehend so. Ja, so ein bisschen ziehend drückend vielleicht. Drückend auch, okay. haben Sie Husten, oder? Ja, ich huste so ein bisschen, so trockenen Husten habe ich, ja. Dauert es noch? Ja, Oder nur war das. bei der Bitte? Schmerzen? Nur war diese Husten bei der Schmerzen oder es dauert noch? Ja, jetzt muss ich auch immer noch mal so ein bisschen nachhusten, ja. Nach Husten. Und ist Husten trockene oder mit Auswurf? Nee, da kommt nichts raus. Das ist nur so ein Bellhusten, so. Trockene. Ja. Haben Sie Atemnot? Nee, zum Glück nicht. Atemnot keine. Hatten Sie schon einmal ähnliche Beschwerden oder ist es zum ersten Mal? Ja, wahrscheinlich hatte ich das schon mal, aber da war das nicht so krass. Also, ja, was weiß ich, bin mal mit dem Fahrrad gefahren und dann hatte ich das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen anstrengend ist. Aber dass ich jetzt solche krassen Schmerzen habe, das habe ich noch nie gehabt. Haben Sie wegen diese Schmerzen, gegen diese Schmerzen etwas eingenommen? Nein, nein, ich bin gleich hierher gekommen. Das ist absolut gute Entscheidung. Und sind diese Schmerzen wie viele Zeit dauert? Wie lange das dauert? Ja, wie lange das dauert? Ja, mir kam das natürlich lange vor. Wahrscheinlich war das gar nicht so lange. Aber es war jedenfalls so, dass es mir Angst gemacht hat und Ja, dass ja. es nicht sofort wieder weggegangen ist. Ja, Verstehe, ich kann also mir sicherlich vorstellen. eine Viertelstunde oder so. Haben Sie vielleicht einen Auslöser bemerkt für diese Schmerzen? Ja, ich hab halt Ja. diese Wasserkiste geschleppt, ne? Ja, Das Und verstehe. die ist halt schon schwer, so eine volle Wasserkiste. Und ich glaube, das war irgendwie nicht so gut. Verstehe. Und sind Ihre Schmerzen etwas abhängig, zum Beispiel wenn Sie liegen, wenn Sie laufen, wenn Sie sitzen, verändern sich diese Schmerzen? Ja, als ich mich dann hingesetzt habe und wie gesagt, so ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, sind die ja wieder besser geworden. Toll. Jetzt Ihr allgemeiner Zustand habe ich wie schnell möglich ein paar Fragen. Letzte 3 oder 6 Monate haben Sie Fieber, Frau Baumgart? Nee, Fieber habe ich eigentlich nicht. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Nee, ich habe nicht abgenommen. Leider nicht. Wäre ja schön. In der letzter Zeit haben Sie schwitzen Sie besondere in der Nacht nach Schweiß oder Nee, Schweißfrost? wegen Schwitzen wache ich nicht auf. Ich wache nur auf, weil ich auf die Toilette muss. Ja, verstehe. Wie viele Kisten schlafen Sie? Mit wie vielen Kissen? Ja, Boah, zwei habe ich vielleicht schon, ja. zwei haben Sie schon. Wenn Sie flach liegen, kriegen Sie Problem, wie Atmungsproblem, oder? Boah, das ist einfach nicht angenehm. Deswegen schlafe ich jetzt mit den zwei Kissen. Ah, gut. Schlafen Sie gut, außer auf die Klo? Nee, nicht wirklich gut. Darf ich fragen, warum? Ja, vielleicht bin ich ein bisschen unruhig oder so. Aber schlafen tue ich wirklich nicht gut. Verstehe. Wie ist Ihr Appetit, Frau Baumgart? Der ist eigentlich ganz gut, ja. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ja, beim Wasserlassen nachts muss ich ja relativ häufig mal raus. Und ja, ich habe auch mit dem Stuhlgang habe ich auch Probleme. Ich habe häufiger mal Verstopfung. Und dann muss ich so Movicol-Beutel nehmen. Jetzt Ihre Vorgeschichte, Frau Baumgart. Haben Sie chronische Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, Ja, wie in meinem Alter, da Zuckerkrankheit? hat man natürlich eine Menge zu bieten, ne? Ich habe also schon seit 10 Jahren Diabetes und der Blutdruck ist auch ein bisschen hoch. Ja, genauso sind auch die Blutfettwerte. Der Arzt sagt immer, ja, ich muss Diät machen und Gewicht runter, aber das ist gar nicht so einfach. Ne? Ja, Ja, und verstehe. dann hat man auch noch vor 3 Jahren hat man festgestellt, dass ich auch so zur Gicht neige. Und jetzt muss ich da auch mit dem Essen aufpassen. Da ist alles nicht so einfach. Ja, verstehe. Ich möchte Schritt für Schritt gehen. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Also 10 Jahre jetzt schon. Das wie Diabetes. Okay. Und Blutfettwerte seit wann erhöht? Das ist auch 10 Jahre. Das hat man alles so zur gleichen Alles. Zeit ungefähr Okay. Und festgestellt. seit 3 Jahren haben Sie auch Gicht. Genau. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, die Gebärmutter ist entfernt worden. Ich hatte eine Senkung und da hatte ich dann halt Schwierigkeiten. Das ist operiert worden. Und dann hatte ich vor langer Zeit mal einen Arbeitsunfall und da hatte ich einen komplizierten Handgelenkbruch. Welche Und das Seite? ist auf der linken Seite. Und das ist operiert worden. Ne? Operiert worden, okay. Und dann habe ich auch noch auf der linken Seite ein neues Kniegelenk bekommen, weil ich Arthrose habe in den Kniegelenken. Okay. Wurden Sie schon mal stationär aufgenommen auf dieser Operationen, außer dieser Operationen? Nee, sonst Sonst. wegen aus anderen Gründen eigentlich nicht mehr. Gut. Sie haben gesagt, dass Sie Movicol eingenommen haben und noch etwas. Welche Medikamente Ja, nehmen inzwischen Sie? brauche ich ja eine ganze Menge Ja, Tabletten. Also natürlich. einmal soll ich Aspirin 100 nehmen, dann nehme ich eine morgens und eine abends. Dann habe ich sowas für den Magen, das heißt Pantohexal. Pantohexal 600 nehme ich noch. Dann nehme ich Delix. Weiß ich aber gar nicht, wie viel. Und dann nehme ich noch Metformin natürlich für den Diabetes oder gegen den Diabetes besser gesagt. Und dann habe ich noch Valsartan als Blutdruckmedikament. Verstehe. Wann nehmen Sie diese Medikamente? Dann nehme ich eine morgens. Ein morgens. Und Delix? Dann nehme ich auch eine morgens. Eine morgens. Metformin morgens auch dann, Morgens oder? und abends, ja. Morgens. Wissen Sie, wie Dosierung Metformin Ja, das ist 500er. 500. Und Valsartan? Das ist Valsartan 160. 160. Und wann nehmen Sie? Das nehme ich auch morgens. Auch morgen. Brauche nicht mehr viel Frühstück bei den vielen Tabletten. Ja, verstehe. Sind Sie alles? Das ist alles, ja. Okay. Und jetzt Ihre Allergie, Frau Baumgart. Reagieren Sie gegen etwas allergisch? Ja, tatsächlich muss ich aufpassen. Ich habe einmal eine Jodallergie Jod. und was auch nicht so schön ist, ich habe eine Penicillinallergie auch. Oh. Wie äußert sich diese Allergie, Iodallergie? Ja, also mit Hautrötung und Jucken und bei dem Penicillin habe ich zusätzlich also auch noch so im Gesicht so eine Rötung bekommen. Und das juckte in den Augen und in den Schleimhäuten. Also das war gar nicht schön. Verstehe. Vertragen Sie alle Essen gut, wie Essen kann ich alles. Milchprodukte? Ja, Ja. ja, ja. Jetzt Ihre Gewohnheit, Frau Baumgart. Rauchen Sie? Oh, ich rauche seit 10 Jahren nicht mehr, aber vorher habe ich viele Jahre schon geraucht, ja. Aber seit 10 Jahren bin ich nicht Raucher. Wie viele und wie lange Zeit haben Sie geraucht vorher? Ja, das waren schon so 35 Jahre, die ich geraucht habe. Und ja, also jetzt habe ich nicht jeden Tag ein Päckchen geraucht, aber so 15 Zigaretten am Tag habe ich schon geraucht, ja. 15. Das ist absolut gute Entscheidung, Rauchen aufzuhören. Trinken Sie Alkohol? Ah, mal ein Stückchen, wenn ich irgendwo eingeladen bin, oder mal einen Schluck Sekt oder so, aber eigentlich wenig Alkohol. Ja, trinken Sie nur gelegentlich Alkohol. Darf ich fragen, was trinken Sie? Ja, mal trinke ich ein Glas Wein oder ein Glas Sekt, ne? Ja. Und im Sommer, wenn es so richtig heiß ist, dann trinke ich auch gerne mal ein Bier. Da muss es aber schon sehr warm sein. Ja, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Haben Sie schon einmal mit Drogen Kontakt? Mit Drogen? Ich? Nein, nein, nein, Nein. da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Bei meinen Kindern war ich mir da nicht immer so sicher, aber ich habe da nie was mit zu tun gehabt. Frau Baumgart, leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern? Ja, meine Mutter, mein Vater lebt noch, der ist hochbetagt und der ist demenzkrank und lebt im Altersheim. Also das ist schon eine mühselige Geschichte. Und Ja. meine Mutter ist früh gestorben. Die hatte Leberkrebs. Die ist nur 60 Jahre alt geworden. Haben Sie Geschwister? Ja, eine Schwester habe ich. Die ist Ist ein sie bisschen gesund? jünger als ich. Ist sie gesund? Nee, die ist gar nicht, nee, die ist gar nicht gesund. Die hatte tatsächlich vor einem Jahr einen Herzinfarkt. Hat sich aber zum Glück gut erholt davon. Oh Gott sei Dank. Vor einem Jahr haben Sie gesagt, Vor einem Myokardinfarkt. Jahr, genau. Ja, vor einem Jahr. Frau Baumgart, sind Sie schon Rentnerin, oder? Ich bin jetzt Rentnerin, ja. Vorher, was waren Sie vom Beruf? Ich habe als Schneiderin gearbeitet. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verwitwet. Mein Mann ist verstorben. Der ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Es tut mir so leid für Ihren Verlust. Haben Sie Kinder? Ja, wir hatten vier Kinder. Die sind aber jetzt schon alle groß. Sind Sie gesund? Die sind alle gesund, ja. Gut. Jetzt, Frau Baumgart, ich bin mit meinen Fragen am Ende. Falls Sie Fragen haben oder etwas hinzufügen möchten, ich bin für Sie da. Ach, Sie haben ja so viel gefragt und ich habe Ihnen so viel erzählt. Ja, Ich genau. glaube, da fällt mir jetzt nichts mehr ein, was ich dann noch ergänzen könnte. Also Hauptsache wäre jetzt für mich, dass man mal guckt, woher das kommt und dass mir das nicht wieder passiert. Das ist so ein unguter Zustand. Oder dass sie mir sagen, was ich machen muss dagegen. Mit bisherigen Angaben gehe ich höchstwahrscheinlich auf einen Herzprobleme vor, aber das ist zu früh zu sagen, was Sie genau haben. Ich muss zuerst Sie körperlich untersuchen, dann werde ich Blut abnehmen. Dann werde ich EKG durchführen. Das ist eine Grafie. Ich glaube, kennen Sie schon Ja. Elektrokardiografie. Und dann eine Röntgen-Thorax durchführen. Mit allen Ergebnissen komme ich zu Ihnen zurück und dann gebe ich Ihnen alle Ergebnisse. Ja, das klingt doch gut, ja. Danke. Okay. Gut, hat noch irgendjemand von den Kollegen Ergänzungen, Fragen, irgendwas? Haben Sie Geschwollen dabei? Ah, nee, hat sie komischerweise nicht. Stimmt, haben sie aber nicht gefragt, ja. Haben Sie Nierenprobleme? Weil sie Ramipril und Valsartan benutzen. Oder warum benutzen sie beide Medikamente? Was nehme ich normal? Was nehme ich? Valsartan. Nee, Ramipril nehme ich nicht. Delix. Delix und Valsartan, ne? Delix, ACE, Hema, Valsartan. Eine Antihypertensiv. Sartan-Gruppe. Ah, und ja, okay. Vielleicht ich wegen glaub, der Blutfette? Wie bitte? Das Valsartan vielleicht einmal wegen des Drucks und wegen der erhöhten Cholesterinwerte? Ich denke, nein, aber Valsartan benutzen wir normalerweise Arterialhypertonie, oder? Naja, die habe ich ja auch. Aber Sie haben gesagt, ich benutze Delix und Valsartan. Genau, ja. Delix ist ein ACE-Hemmer, Valsartan ist Angiotensin-Rezeptor-Blocker. Normalerweise benutzen wir nicht beide Medikamente. Ach, der wird nicht kombiniert. Ja, sorry. Manchmal benutzen wir Nierenprobleme. Ah, okay. Bin ich jetzt natürlich überfragt, ne? Kann ich nichts zu sagen. Okay, ich möchte nur fragen. Tut mir leid. Ja. Wir müssen mit Ihrem Arzt sprechen. Ja, müssen Sie mit meinem Hausarzt reden, genau. Ich würde gerne. Ich dachte, dass Sie Nierenprobleme haben. Nee, es ist nicht aufgeführt. Sie hat aber auch genug anderes, ja. Okay. Denke ich mal. Alles klar, ja. Nee, sorry, kann ich nicht mit Informationen dienen? Nein, keine Sorry. Danke. Und haben unsere Ärztin die Impfstatus gefragt? Das habe ich nicht gehört. Oh, nee. Leider nicht. Ja. Am Anfang sollte ich ja, aber habe nicht. Es wurde nicht gefragt. Ja, ich vergesse das zurzeit auch immer. Irgendwie sind wir schon zu Corona-müde, ne? Wir haben das schon wieder vergessen. Ja, leider. Ja, dabei bin ich doch so gut geimpft. Ja, natürlich bin ich dreimal geimpft als Frau Baumgart. Und als Gerhild bin ich sogar viermal geimpft. Ja, nein, also die Patientin ist aber geimpft, ja. Seit wann haben Sie trockene Husten? Ah, den hatte ich schon lange, seit 4 Monaten. 4 Monate. Haben Sie Aufstoßen? Nee, habe ich komischerweise nicht, nee. Kein Sodbrennen, kein Aufstoßen. Hm? Ist Ihnen aufgefallen eine Auslöser für die trockene Husten? Darf ich die Frage noch einmal hören? Ich habe das akustisch nicht ganz verstanden. Ist Ihnen aufgefallen eine Auslöser für die trockene Husten? Von den Husten? Nee, der ist mit einmal da. Erst dachte ich vielleicht, das ist so ein bisschen allergisch, aber irgendwie das habe ich jetzt schon seit 4 Monaten. Kein Auslöser bekannt. Wann treten die Husten auf besonders? Morgen, doch nicht der so Nacht? Schwierige Sachen. Ich glaube, morgens muss ich husten, wenn ich aufwache und wenn ich mich anstrenge, glaube ich auch, ja. Können Sie ohne Pause auf der Treppe steigen? Ja, so schnell bin ich ja nicht mehr. Ich habe ja auch schon künstliches Kniegelenk und da geht das schon mal nicht so schnell. Und ja, ein bisschen langsam bin ich da schon geworden in der Zwischenzeit. Haben Sie Atemnot beim Laufen oder Auftreppen? Nein, ich merke nur, dass es mir ein bisschen schwer fällt, aber so richtig dolle Atemnot habe ich nicht. Nein. Haben Sie ich habe vergessen. Okay. Können wir schon? Ja. Gut. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich möchte Ihnen unsere neue Patientin, Frau Martha Baumgart, über Frau Martha Baumgart berichten. Frau Martha Baumgart ist eine 66-jährige Patientin, die sich bei uns wegen morgen plötzlich aufgetretener stehender, drückender Brustschmerzen vorgestellt hat. Diese Schmerzen würden in den linken Arm und in den Unterkiefer ausstrahlen. Oh, die Patientin fügte hinzu, dass sie seit 4 Monaten Husten habe. Intensität wurde auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, 6 bis 7 abgegeben. Abgegeben. Die vegetative Anamnese unauffällig bis auf Insomnie, Niktüre und Obstipation. Die Patientin leidet an einem Diabetes mellitus, einer arteriellen Hypertonie und einer Hyperlipidämie sowie Arthritis Urica. Die Patientin sei vor wegen einer Linkshandgelenksfraktur operiert worden und des Weiteren sei sie wegen Knieprobleme total Endoprothese operiert worden. Sie nehme Movicol, Aspirin 100 Milligramm morgens und abends, Pantexol 600 Milligramm morgens, Delix einmal morgens, Metformin 500 einmal morgens, einmal abends, Valsartan 1600 einmal morgens ein. Sie reagiere gegen Iod und Penicillin allergisch. Iodallergie äußere sich mit Ekzem und Pruritus. Penicillin Allergie äußere sich mit Ekzem und Pruritus. Sie seit 10 Jahren Nichtraucherin. Vorher habe sie 35 Jahre lang 15 Zigaretten am Tag geraucht. Sie trinke nur gelegentlich Alkohol und Drogenkonsum wurde verneint. Ihr Vater leide an einem Demenz, lebe in einem Altersheim. Ihre Mutter sei wegen Leberkarzinoms verstorben. Sie habe eine Schwester und die vor einem Jahr Myokardinfarktus erlitten habe. Frau Martha Baumgart sei Rentnerin, ehemalige Schneiderin. Sie sei verwitwet, habe 4 Kinder und sie seien gesund. Okay. Mit bisherigen Angaben gehe ich höchstwahrscheinlich auf Koronarherzsyndrom hin. Akut Koronarsyndrom hin, differenzialdiagnostisch kommen Aortendissektion und Myokardinfarktus auch in Betracht. Ich würde gerne diese Patienten stationär aufnehmen und körperliche Untersuchungen Blut abnehmen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Zuerst Herz-Auskultation und Brust-Lungen-Auskultation auch. Und zur Ausschließung Aortendissektion würde ich gerne beidseitig Tension auch messen. Okay. Haben Sie in Erwägung gezogen, dass sie vielleicht auch irgendwie ein Lungenproblem haben könnte? Höchstwahrscheinlich nicht. Okay, gut. Und was machen Sie labortechnisch? Labortechnisch kardiak Enzymen wie Troponin. Und ich würde Dedimer auch bestimmen. Und CKMB, CRP und Troponin. Gut, was machen Sie weiter? Technische Untersuchung? Apparative Untersuchung? Ekokardiografie, EKG und Angiografie, Koronarangiografie. Ich würde auch kardiologisches Konsil. Auf alle Fälle, ja, klar. Ja, Angiografie und Koronarangiografie und Echo auch durchführen. Ja. Genau, genau. Dass die das machen, die Kardiologen. Ne? Ja, genau. Sehr gut. Okay. Gut. Wenn Sie jetzt, wenn sich das bestätigt, dass die tatsächlich ein Problem hat mit den Herzkranzgefäßen, wenn sich das bestätigt, wenn sie einen Verschluss hat, was machen wir dann? Ich glaube, das hängt vom, wie Verschluss ist, ab. Wenn Verschluss mehr als 90% Stent implantieren, aber ich bin nicht Kardiolog, deswegen ich habe nicht so ausführliche Informationen, aber nötig, ja. Okay, gut. Dann werden wir also die Fachleute von der Kardiologie noch fragen. Gut, alles klar. Ja, halten Sie mich auf dem Laufenden, was mit Ihrer Patientin weiter ist. Und schauen Sie, dass Sie auf alle Fälle zügig die Laborwerte von der bekommen, dass wir wissen, was mit deren Herz ist. Gut. Ja, natürlich. Alles klar. Gut. Vielen lieben Dank. Möchte jemand von den Kollegen noch was sagen dazu? Haben wir Kardiologe? Ja, ich glaube schon. Bestimmt haben wir Kardiologen. Ja. Aber eins ist von denen krank. Ja. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, das ist auch so ein alter Hut, das sage ich immer wieder. Vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf Nyktorie, Verstopfung und Insomnie. Dann finde ich, ist das nicht mehr unauffällig. Ja. Das muss man sich mal überlegen, ob man, also wenn ein Symptom da ist, würde ich sagen, ja, okay, gut. Dann ist es sonst unauffällig. Aber ich finde, bei drei Sachen kann man schon sagen, es ist nicht ganz unauffällig. Mit diesem Alt vielleicht, mit diesem Alt Obstipation nicht schon auffällig. Dann, es gibt ja so eine schöne klassische Bezeichnung für diese Schmerzen. Das wäre sehr schön, wenn Sie den Fachbegriff bei der Kollegin dann auch benennen würden. Wie heißen diese Schmerzen? Die Lokalisation. Angina? Nein, die Lokalisation. Retrosternale. Ja. Ja, ich weiß. Ja, der muss kommen. Ja, der ja natürlich. Retrostern. Der muss kommen. Der muss ja kommen. Dann. Also, ja, unterschlagen haben Sie die Gebärmutteroperation? Ah, oh, nein. Der Kollegin gegenüber, die haben Sie nicht erwähnt, dass sie vor 9 Jahren auch noch die Gebärmutter entfernt bekommen hat? Ja, während des Aufnahmegesprächs gab einen Nachricht, deswegen habe ich das ist ja, verpassen, deswegen, ja. Ja. Ich muss achten, aber normalerweise, ja. Da war noch was. Und tatsächlich hatte, ach so, hier war noch tatsächlich als Differentialdiagnose war hier auch noch erwähnt, tatsächlich ein Pneu oder eine Lungenembolie. Finde ich aber eigentlich auch nicht so richtig typisch. Denn eigentlich diese retrosternalen und ausstrahlenden Schmerzen, das ist so ein Klassiker eigentlich für diese Herzgeschichten. Ne? Wobei der Fall ist beschrieben als Angina pectoris tatsächlich. Ne? Ja. Also die hat keinen Infarkt, sondern hat eben nur eine Angina pectoris. Gut, aber also sprachlich, glaube ich, ist es kein Problem, überhaupt nicht. Ja, Sie waren sehr nett und sehr zugewandt zu der Patientin. Das ist mir aufgefallen, dass Sie immer wieder sie auch beim Namen genannt haben und auch immer so die Schritte erklärt haben, wo Sie gucken müssen. Weiß ich nicht, wie das in der Prüfungssituation ist. Sie haben ja sehr richtig das Ding sofort unterbrochen, als die ihre Schmerzen geschildert hat, haben sie gesagt, wir machen jetzt erstmal ein EKG und ich nehme ihnen Blut ab. Und das ist natürlich bescheuert, wenn man dann hinterher sagt, ja, ich nehme ihnen jetzt noch Blut ab und mache ein EKG. Haben sie ja eigentlich schon gemacht. Aber durch diese künstliche Situation vergisst man das halt wieder. Ja, also Ich weiß nicht, wie das in der Prüfung ist. Unterbrechen Sie dann tatsächlich und was weiß ich, die Prüfer sagen Ihnen dann, die Patientin hat ein unauffälliges EKG und hat einen Blutdruck von so und so viel zu so und so viel und die Sauerstoffsättigung ist okay. Oder müssen Sie praktisch mit der Fantasie selber weitermachen? Ich weiß es nicht. Ja, in den München mit Fantasie, wir machen selber. Ah ja, okay, dann finden Sie irgendwelche Werte, die zu der Patientin passen und machen dann entsprechend weiter. Aber natürlich müssen Sie dann auch hinterher sagen, ich habe ja schon ein EKG gemacht, das war ja zum Glück nicht so ganz auffällig oder da haben wir keine Besonderheiten festgestellt und Ihre Sauerstoffsättigung war ja auch schon wieder ganz gut, irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Das muss man dann natürlich auch kommunizieren, aber das ist jetzt irgendwie der Künstlichkeit der Situation geschuldet, ne? Dass Sie da nicht mehr dran gedacht haben. Aber es war natürlich super, dass Sie sofort reagiert haben und gesagt haben, halt, stopp, wir reden jetzt nicht weiter. Sie kommen jetzt erstmal an den Monitor, ne? Und danach gucken wir weiter. Ne? Okay. Und entsprechend müssen Sie das natürlich auch dann Ihrer Kollegin oder dem Kollegen sagen, ich habe bei der Patientin das und das schon bereits gemacht, um auf Nummer sicher zu gehen oder so. Okay, danke. Alles klar. Gut. Also ich denke mal, das ist gut. Das ist richtig gut. Und Sie müssen vor der nächsten Woche keine Angst haben. Ich hoffe. Vielen Dank. Ja. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Möchte ich gebe Ihnen sofort Bescheid. Ja, das machen Sie auf alle Fälle, bitte. Ja, ja natürlich. Wie ist das? Haben Sie mich mal gefragt, ob Sie mir die Berichte schicken können? Nein. Irgendjemand hat mich mal gefragt und ich habe aber nie einen Bericht bekommen. Irgendjemand hat mich gefragt, ob ich die schriftliche Version korrigieren kann. Dann habe ich geschrieben, ja, geantwortet, ja, schicken Sie mir eine Word-Datei. Ich habe aber nie eine bekommen. Ich muss mal eben gucken, wer das war. Nee. Augenblick. Wer war das denn? Irgendjemand aus der Gruppe. Genau, Nuran Afci. Haben wir die hier? Nein. Sie hat bei uns gesagt, vielleicht können wir sie unsere Dokumente, unsere Briefe korrigieren. Nur einmal habe ich im Chat gesehen. Nuran. Also, das biete ich immer an. Wer auch immer mir seine Berichte schicken will, der kann das machen. Ja, ich muss die nur als Word-Datei bekommen, damit ich die bearbeiten kann. Dann kann ich Ihnen die zurückschicken, dann können Sie die Korrekturen sehen. Ja, also das gilt immer für alle. Ja, und das geht immer am besten über den Host, also jetzt über Dr. Gündes, der kann meine E-Mail-Anschrift rausgeben. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Und so jeder darf mir schicken, ja. Und dann so schnell wie es geht, mache ich es fertig und schicke es zurück, ja. Wenn das irgendwie so Unsicherheiten gibt in den Formulierungen, mache ich immer gerne, ja. Danke Ihnen, danke. Sie sind sehr nett, danke schön. Gerne, ja. Also das merken Sie vielleicht auch, mir macht das ja Spaß, ja. Ich bin Rentner. Ich habe Zeit und es macht mir ausgesprochen Spaß. Und ich finde das sehr nett, immer diese Abende hier. Und ja. Und eine ich Frage. Finde es besonders nett, wenn jemand die Prüfung besteht. Dann freue ich mich wirklich tierisch. Und ja. Insofern, also halten wir mal die Daumen. Wann ist Ihre Prüfung? 29. Also noch ein bisschen. Nächste Woche, ja. Nächste Woche. Ja, Ende der Woche dann erst. Ne? Ja. Gut. Wir sehen uns wieder am Donnerstag, richtig? Richtig, ja. Alles klar, gut. Danke. Dann wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen, lauen Sommerabend. Denken Sie daran, heute ist der längste Tag und die kürzeste Nacht. So hell wird es so schnell nicht wieder. Es ist wunderbar. Also, machen Sie das Beste draus. Allen einen schönen Abend und tschüss. Wir wünschen Ihnen auch. Tschüss. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke.